Cybrex Radio. Cybrex Radio, strictly get funky. Cybrex. For the movement crew. See, all I know is this tune tears up nothing new. So anytime we're around, this is what we do. Just Eigentlich wollten wir ja nur bis 2 Uhr übertragen, aber Marusha hat einfach keine Lust aufzuhören und die Mucke ist einfach nur richtig dolle fett. Also übertragen wir für euch noch eine Stunde länger bis 3 Uhr hier live aus dem Heaven FM in Magdeburg mit Marusha on the Decks. Ich wünsche euch viel Spaß. Bobby, Cybrix im Egelnord auf 92.5 HBB. We'll be right back. Blow 30 mil Master, hit the switch. Sound it off. Igor, sound it off. He's alone. Yo, yo, yo, let's start riding. My flow's been retiding. My John Cochran, break the riding. I shagged up before you married up. Took the ring, pawned it for an Acura. Doc, breaking the sound barrier. Hardcore, pull it, pull, pull, pull it. Got your camp running, used it for footage. Trick City suspects, could it go wrong? Blow your motherfucking horns.

Cybricks Radio in Kairo. www.cybricks.de. Thank you. Faces, the remix.